Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Tag, herzlich willkommen zu Grüße aus Deutschland. Sie hören die Folge Studentenleben, die Zimmersuche. Heute sprechen wir über ein Problem, das viele Studenten an deutschen Universitäten kennen. Die Suche nach einem Zimmer oder einer Wohnung. Wenn man neu in eine Stadt kommt zum Studieren, braucht man natürlich als erstes Mal ein Zimmer. Aber wie findet man das? Also, das findet man... Das ist ja blöd, wenn ich selbst die Fragen stelle und dann beantworte. Du, Anna, könntest du bitte wieder so tun, als wüsstest du nichts? Alter Macho! Naja, für dich tue ich doch alles. Also, wie findet man denn ein Zimmer? Nun, hören wir mal einen Studenten aus Vietnam, der gerade ein Zimmer sucht. Er studiert in einer anderen Stadt, möchte aber in München ein Praktikum machen. Ein Praktikum machen, das heißt, eine Zeit lang in einem Betrieb mitarbeiten, meistens ohne Bezahlung, ohne Geld zu bekommen. Oft ist ein Praktikum Teil des Studiums. Der Student stand gerade vor dem Infoboard der Universität München. In jeder Universität gibt es Infoboards mit wichtigen Informationen. Dort hängen zum Beispiel auch Zimmerangebote. Zimmerangebote. Leute bieten Zimmer an. Ein Zimmer kann man aber auch finden, indem man sich beim Studentenwerk erkundigt. Also, indem man beim Studentenwerk nachfragt. Hey, Anna! Aua! Was ist das Studentenwerk? Was ist denn das Studentenwerk? Ja, das ist eine Organisation, die Studenten hilft. Das Studentenwerk hat zum Beispiel Wohnheime für Studenten. Man erkundigt sich also beim Studentenwerk nach einem Zimmer. Ja, aber was ist das Problem bei den Wohnheimen? Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie den Studenten aus Vietnam. Und du, Adi, kauf dir einen Fragecomputer. Genau. Wie findet man hier ein Zimmer, wenn man neu anfängt? Wenn man neu anfängt, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wenn man sofort ein Zimmer haben möchte, dann macht man es so wie ich jetzt momentan. Ja, Sie suchen gerade. Ich suche momentan ein Zimmer, weil ich in München ein Praktikum mache. Ja. Suche ich kurzfristig ein Zimmer. Aber wenn man, man könnte sich auch bei Studentenwerk sich erkundigen. Die haben ziemlich sehr viele Wohnangebote. Allerdings sind die Zimmerzahlen in München momentan sehr begrenzt und deswegen wird man wahrscheinlich nicht sofort ein Zimmer bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, was ist das Problem bei den Wohnangeboten des Studentenwerks? Die Zahl der Zimmer ist begrenzt. Es gibt also nicht für jeden sofort ein Zimmer, einfach weil es nicht genügend gibt. Na toll, die armen Studenten. Und wie ist es eigentlich in so einem Studentenwohnheim? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich soll doch fragen. Ach so, ja, hören wir dazu Christoph. Was könnte das bedeuten, Multikulti? Also es ist Multikulti hoch drei, es ist bunt gemischt und hier zieht einer aus und da zieht die nächste ein. Und also ich habe das eigentlich immer nur als großen Schmelztiegel in Erinnerung. Also ich hatte eine Freundin, die da gewohnt hat, und das waren, hier waren Perser und da waren Ukrainer und da sind Chinesen eingezogen und da sind die Franzosen ausgezogen und da sind die Spanier dann gekommen. Und also es war eine ganz tolle Sache, weil man eben auch viel Kontakt mit Leuten von ganz woanders her hat. Was meint Christoph, wenn er sagt, es ist dort Multikulti? Er meint, dass es international ist. Man bekommt Kontakt zu Menschen aus aller Welt. Und wenn man noch keinen Platz im Wohnheim hat, wo sucht man dann? Man muss sich privat ein Zimmer suchen. Ist das nicht schwierig? Christoph hat sehr schnell ein Zimmer gefunden. Und zwar so. Ich habe festgestellt, es gibt im Internet eigentlich die besten Angebote. Und hier hat Christoph nachgeschaut. www.studenten-wg.de. Studenten aus dem Ausland können sich bei den Studentenwerken auch nach dem Servicepaket erkundigen. Soll ich jetzt wieder die Frage stellen? Was ist denn das Servicepaket? Also, im Servicepaket bekommt man 1 bis 2 Semester lang ein Zimmer in einem Wohnheim, kulturelle Angebote, Essen in der Mensa, zum Teil auch Sport- und Sprachkurse und auch andere Hilfen. Und was kostet das? Im Moment so zwischen 150 und 350 Euro im Monat. Nicht schlecht. Ja, wenn du überlegst, oft kostet allein das Zimmer schon 300 Euro. Und so hat man alles zusammen. Und wo findet man die Studentenwerke? Man kann sich bei der Universität erkundigen, oder? Man schaut ins Internet. Genau, unter www.studentenwerke.de. Wobei kann das Studentenwerk denn noch helfen? Zum Beispiel einen Job zu finden. Aha. Eine wichtige Organisation für Studenten ist auch noch der ASTA. Das ist die Vertretung der Studenten. Der ASTA setzt sich für die Interessen der Studenten ein und hilft ihnen. Ausländische Studenten können sich hier nach allem erkundigen. Visum, Finanzen, aber auch Tipps für Kultur, Kontakte und so weiter. Am besten sucht man unter dem Stichwort ASTA im Internet. Und hier noch eine wichtige Internetadresse. Speziell für ausländische Studenten gibt es noch Informationen unter www.internationale-studierende.de. Aber jetzt reicht's mit den Adressen. Und hier noch ein Tipp einer Informatikstudentin, wenn man mal nicht weiter weiß. Ansonsten einfach fragen. Fragen, ja. Wenn man sich viel an der Universität aufhält, dann lernt man auch die Leute kennen und so kriegt man die ganzen Informationen am besten mit. Wie spricht man die anderen Studenten an? Mit du oder sie? Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Normalerweise spricht man andere Studenten mit du an. Und Professoren spricht man am besten so an. Frau oder Herr Professor und dazu den Namen. Noch Fragen? Nein, nein, nein. Die Zahl meiner Fragen ist begrenzt. Na dann, die Wiederholung. Man kann sich beim Studentenwerk erkundigen. Man kann sich beim Studentenwerk erkundigen. Die Zahl der Zimmer ist begrenzt. Die Zahl der Zimmer ist begrenzt. Die besten Angebote gibt es im Internet. Die besten Angebote gibt es im Internet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du, Anna. Hm? Was hat dir denn in deinem Studium eigentlich am besten gefallen? Die Studenten. So. Na gut, dass ich da nicht dabei war. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.